Schatten ist vom Mond zum Mond. Doch was ist es hier, das schon den linken Kaut? Wenn der Spaß noch marschiert, heißt es Anarchie. Friedlich demonstriert, haben sie noch nie. Und schon wieder sind der Streit Richtung Polizei. Deutschland verreckt, lautet ihr Geschrei. Sich zu benehmen, haben sie nicht gelernt. Doch waren eure Verräterinnen aus Deutschland entfernt. Denn wir sind zum Kampfe bereit. Wir sind bereit. Deutschland wird von dem roten Abschaum befreit. Deutschland wird befreit. Ja, wir sind zum Kampfe bereit. Wir sind bereit. Für Familie, Volk und Vaterland stehen wir. Stehen wir zum Kampfe bereit. Große Ziel, die Gesetzlosigkeit. Wir holen uns jemand seine Rechte Scheiß zu schreien. Besetzte Häuser am roten Stern. Müll und Abfall, nur das haben sie gern. Angeblich hassen sie die Kapitalisten. Aber stehen sie auf ihren Sponsorenlisten. Bekämpft ein Dreck, nur Drogen und Gewalt. Wenn Deutschland nicht was, dann zieht doch in den Regenwald. Ja, wir sind zum Kampf bereit. Wir sind bereit. Deutschland wird von dem roten Abschaum befreit. Wir sind zum Kampf bereit. Wir sind bereit. Für Familie, Volk und Vaterland stehen wir. Stehen wir zum Kampf bereit. Genauen sie dir auf, das ist aber ein Traum, wir sehen es hier im Kopf. Und in der Presse steht dann, wie ein Wolf provoziert. Der Mord an einem Nazi-Schwein wird toleriert. Deinen Arbeitgeber haben sie informiert. Dein Gesicht in der Innenstadt plakatiert. Dein Auto schlugen sie kurz und klein. Aber heute, Kameraden, kein Verzeihen. Ja, wir sind zum Kampf bereit. Wir sind bereit. Deutschland wird von dem roten Abschaum befreit. Deutschland wird befreit. Ja, wir sind zum Kampf bereit. Wir sind bereit. Für Familie, Volk und Vaterland stehen wir. Stehen wir zum Kampf bereit.